Ich meine, wisst ihr, ich wünschte, ich hätte Worte. Ich wünschte, ich wüsste. Er ist ein Poet und ein Krieger im klassischen Sinn. Er ist ein großer Mann. Business. Der Pate. Wie in Blinddarm.